nachher schläfst wie die anderen auch, dann steh ich auf und deck die Zeichnungen zu. Dann schau ich nach, hab ich wirklich alles bei, was ich brauch, reicht der Lack und hab ich Streiche genug. Nehm ein Kostüm, zieh es an, setz die Kappe schon auf, kratz den Fleck noch eilig vom Schuh. Geh aus der Tür, lehn sie an, schleich durchs Treppenhaus raus, spring aufs Rad, atme Nacht und geb Schub. Ich komm in deinen Hut, nur kurz vorbeigehuscht, alles im gleichen Look, steh gegen steife Luft. Stapel rein, Stahl und Stein, ein Monitor als Fenster, Horizont aus Beton. Ich schließ das Rad nicht an, guck zu den Fenstern und nach allen Balkons. Lauf noch eine Runde um dein Block, guck in die Höfe, um die Ecken und lausch, wenn ne Karre ankommt. Ich bind die Schuhe fest und mein Tuch ins Gesicht, zieh die Handschuhe an und dann komm. Ich mit ner Rolle auf dem Stock, voller Koller und dann rock ich vor deinem Fenster den Beton. Ich komm in deine Hut, scheiß auf meine Luft, ich werd nicht eingebuchtet, ich hab fein genug. Stapel rein, Stahl und Stein, keiner ist am Fenster, nur noch Mond und Beton. Ich stapel Tonnen auf Tonnen auf Tonnen auf Tonnen, dann komm ich so hoch, dass sich's lohnt. So still wie es geht, hab ich die Tonnen erklommen, mein einziger Komplize der Mond. Ich brauch gar nicht lang, ich könnte so schlapp, mein Herz schlägt, ich hab nen Sprühdosendampf. Ich hau ab ohne Tag auf mein Rad in mein Bett, guck vor dein Fenster, Horizont statt Wand. Ich war in deiner Hut, hab bei dir reingeguckt, du lagst so eingepuppt da und ich hab heimgemusst. Es kommt ein neuer Tag und er sagt, mach nicht zu, guck vor deinem Fenster, liegt die Sonne entspannt, im Horizont liegt dich dazu.